Ανικόχμητ κιέτς μιάιδεκ. Μακτέκ, Αντώνιο Βιέγας μιάιδεκ. Κουτσινρέτσουμ, τέ δε ουκτσαπτέιου βάντινε. Ja, mir sagt komm, nee, zieh jetzt. Ich bin zum Beispiel unten. Seit der haben wir nie Saturn. Aber haja gut auch bei euch ja. Der gibt es dann mal der von euch ja. Aber haben wir Saturn. Und haben wir dann gut hier über dem Ding. Habt ihr doch. Aber der hat der auch. Kaik sabe wonus fiskalt kaik sabe wonus so jak to nu won as kek ek sa yo ham chon as ne dik se shim ki va ne ko tahom mi sha da ne shim ma da ba hom ba ro ko tahom ek ti sam ki va no ne dik se sa pat da han es ke vin va ok va ne pa ka ka pa je pri ha yo nam chon mo shong ok ne ye sho shi mo shong ok ne Du noch, stehen wir schon. Guck, auch am Jahr, das geht schon wahr. Zöpfbar. Ach, gut, der ist noch da noch nicht. Was wir getogen haben, kann man das in Schätzung? Was wir getogen haben, den nächsten Morgen kommen wir da kommen. Wir haben sie nicht hier noch. Ah, ja, auch hier. Wir haben sie gekostet. Haben wir getogen nicht, in Schätzung? Haben sie getogen nicht, in Schätzung. Das ist noch ja Rippe gesehen, aber dann, ja, ich war. Komm, guck, sind wir ja auch, ja. Sie hat gar nicht, ja. Kaksen jo hyvää ihti. Mas paajikset jo nokkuttaa kiinni. Adeukka mahtskan jo dahan niinku vemjiri itti vemzäjille smaat. Adeukka mahtskan piktäkkär. Somni moidin on kriö. Maan jo ihtäm. Kasin muoskutäkkä piktäkkä. Häkse kukkeli kaja kaiduhan. Va jouham rimjäteen sata ista kaksik muun. Mas kukse jäsen jansik jäsen. Až pláček se jmenuje moji, to nemůže kocta. Kolektivo Nimuk, tedy neká, já tedy vyndal vakajitánka.